Nächtelang lag ich schwach, nervös, die Welt obszön, immer sachte hab ich gedacht, sie waren so böse, jedoch packte ich sie an der Möse, Elend im Abstand von meiner Seele, Kraut hör die Wut, den Kampf in meiner Kehle, Menschheit sei nicht immer gegen alles, was ich mir vornehme, hörst du mich, Homie, worüber ich rede, ja, du hörst richtig, der Sinn hat mich wieder gepackt, wie immer sag ich den Kampf der Masse an, die lag aft, die Allmächtigkeit in verschiedenen Formen gibt mir die Kraft, begleite mich bei meinen Gedanken, ich habe sie für dich gedacht. Regen, welches nicht Nahrung bringt, sondern sie verdirbt. Schwache sind wegen zu vielen Opfern an die Götter verwirrt. Der Geist des Guten, der langsam stirbt. Trist erscheint diese Welt. Wieder mal nur eine Handvoll Menschen, die Fragen stellen. Ich hoffe nicht, dass wir Richtung unser Verderben rennen. Sag es, sprich es aus, was du so denkst. Erfrage es, ob du auch mal selbst die Richtung zum Glück hinlenkst. Schon längst ergibt sich heutzutage der Mensch, dem Eifer der Gierigen, die in Zeiten dieses Schwierigen offenbaren ihren widrigen Stolz, die Masse jedoch aus Eisen. Der Kampfeswillen muss nur noch reifen. Sag ihnen den Kampfern, die auf dieser rumreiten. Das Geschwader der wortgelehrten Kinder des Zorns bläst mit ihren modernen Methoden zum Kampf. Der Beatbastler wählt aus sein Horn und sie an die Masse tanzt. Ihre mystischen Bewegungen, es ist sowas von genial wie der Panz. Auf dem Skateboard seine mystischen Regungen. Die Tobsucht packt ihn, der sich dem Widersinn als einziger Ausweg verschworen hat. Und er merkt nicht, dass er und nicht die Kultur hier in Deutschland verloren hat. Ich bin einer von denen, der hier Geborgenheit gefunden hat. Obwohl manch Deutscher über so eine lacht, verleiht mir dieses trotzdem öfter mal die Kraft und ich nehme wieder mal mit meinen Worten ihnen die Macht. Sterne in der Nacht sehen manche ihre Zeichen in ihnen. Die Sonne am Morgen und ihre Pracht erleuchtet sie zum Siegen über Bosheit, dumme Arroganz. Leugne das und ich bin mit dir auf Distanz, dann nutzt auch nicht der heiligste Rosenkranz. Nächtelang lag ich schwach, nervös, die Welt obszön, immer sachte hab ich gedacht, sie waren so böse, jedoch packte ich sie an der Möse, Elend im Abstand von meiner Seele, Kraut hör die Wut, den Kampf in meiner Kehle, Menschheit sei nicht immer gegen alles, was ich mir vornehme, hörst du mich, Homie, worüber ich rede, ja, du hörst richtig, der Sinn hat mich wieder gepackt, wie immer sag ich den Kampf der Masse an, die lag aft, die Allmächtigkeit in verschiedenen Formen gibt mir die Kraft, begleite mich bei meinen Gedanken, ich habe sie für dich gedacht. Sag es, sprich es aus, was du so denkst. Erfrage es, ob du auch mal selbst die Richtung zum Glück hinlenkst. Schon längst ergibt sich heutzutage der Mensch, dem Eifer der Gierigen, die in Zeiten dieses Schwierigen offenbaren ihren widrigen Stolz, die Masse jedoch aus Eisen. Der Kampfeswillen muss nur noch reifen. Sag ihnen den Kampfern, die auf dieser rumreiten.